Oma schreibt der Feder von Gudrun Mebs. Oma! Schreit der Frieder und zupft an Omas Rock. Oma, wann machen wir denn endlich unser Picknick? Du hast's versprochen. Ja, lässt du mich gleich los, Bub? Sperr halt die Augen auf. Das schüttet ja wie aus Kübeln. Aus dem Nickpick wird nix. Picknick, Oma. Picknick heißt das doch. Das ist mir wurscht. Aus dem wird auch nix. Wenn's doch regnet. Vielleicht ein andermal. Am Küchentisch schmeckt's grad so gut. Schau, Bub, ich kann doch nichts dafür, wenn's regnet. Das stimmt. Sie kann wirklich nichts dafür, die Oma. Das muss der Frieder einsehen. Aber traurig ist er trotzdem. Würstchen haben sie dafür eingekauft und Semmeln und Äpfel und Bananen und eine Flasche Limo und einen ganzen runden Käse. Das haben sie alles in den Korb gepackt und ein Küchenhandtuch als Tischtuch dazu. Und gemütlich auf dem Spielplatz wollten sie ein Picknick machen. Erst spielen, dann essen. So war es ausgemacht. Und jetzt regnet's. Und wie? Mist! Zornig stampft der Frieder auf. Blöder Regen! Ein Picknick am Küchentisch ist doch kein Picknick. Das ist ein ganz normales Mittagessen. Ein langweiliges dazu. Da macht er nicht mit. Er nicht. Weil's nicht so ausgemacht war. Wütend stampft der Frieder nochmal auf. Alles wird einem verdorben, aber auch alles. Er lässt sich aber nicht alles verderben. Nicht alles. Und jetzt schon grad gar nicht. Und Frieder beschließt, er macht Picknick. Alleine. Auf dem Kinderzimmerteppich. Nun gerade. Und ohne die Oma. Die will ja am Küchentisch. Soll sie doch. Er jedenfalls nicht. Vorsichtig schleicht der Frieder in die Küche, damit ihn die Oma ja nicht hört. Die planscht im Badezimmer herum. Das kann sie auch im Regen haben, denkt er. Dumme Oma. Und flitzt zum Picknickkorb hin und holt sich die Bananen. Den ganzen Buschen. Und damit saust er ab in sein Kinderzimmer und macht die Tür fest zu. So. Jetzt kann's losgehen mit dem Picknick. Frieder hockt sich auf den Boden, weil man das beim Picknick so macht und weil er überhaupt am liebsten auf dem Boden sitzt. Und er fängt an, Bananen zu mampfen. Die erste schmeckt lecker. Frieder stopft sie mit 3 Bissen in sich hinein. Die zweite auch. Die dritte, die isst er schon ein bisschen langsamer. Und bei der vierten, da beißt er nur noch ganz kleine Happen ab. Eigentlich ist es doch nicht so gemütlich. Ein Picknick ganz alleine. Missmutig schält der Frieder die 5. Banane. Die schmeckt überhaupt nicht mehr gut. Und eigentlich, ja, eigentlich ist ihm schlecht. Sehr sogar. Frieder stöhnt auf, lässt die Bananenschale fallen, drückt gegen seinen Bauch und stürzt aus dem Kinderzimmer. Oma! Oma, mir ist ja so schlecht! Oma! Oma! Oma! Doch plötzlich ist er still. Er hört was. Das klingt so ähnlich wie Bub und kommen. Das klingt wie die Stimme von der Oma, aber eine Oma-Stimme, die von weit her ruft. Bub, wo bleibst denn? Willst nicht kommen? Von wo? Aufgeregt stürzt der Frieder ans offene Fenster. Und da sitzt die Oma gegenüber im Straßenbahnwartehäuschen. Einen Regenschirm hat sie in der Hand und neben sich auf der Wartebank hat sie das Küchenhandtuch als Tischtuch ausgebreitet und die Äpfel liegen darauf. Und die Semmeln und die Würstchen. Und sie winkt zum Frieder hoch und legt die Hand an den Mund und schreit: Bub, weißt du, wo die Bananen sind? Der Frieder schnauft tief auf und dann brüllt er aus Leibeskräften über die ganze Straße zur Oma rüber. In meinem Bauch! Oma, mir ist ja so schlecht! Dann komm an die Luft! Und renn mir nicht in ein Auto. Haben wir uns verstanden? Der Frieder grinst und nickt und schluckt und jetzt ist ihm gar nicht mehr so schlecht. Er rennt die Treppe runter auf die Straße und... Bleib stehen! Kreischt die Oma, obwohl weit und breit kein Auto zu sehen ist. Jetzt komm aber schnell, ruft sie und winkt aufgeregt. Und Frieder saust so schnell er kann zur Oma rüber. Mensch, Oma! Oma, mir war ja so schlecht. Ich bin zwar eine alte Frau, aber blind bin ich nicht. Jetzt komm, setz dich. Die Oma zieht den Frieder neben sich. Und vorsorglich spannt sie auch noch den Regenschirm auf. Was im Straßenbahnwartehäuschen ja wirklich nicht notwendig ist. Sicher ist sicher. Sonst wären ja, wer weiß, die Würstel nass. Und du, mein Lieber, du kriegst heute keine Bananen mehr, dass du es nur weißt. Der Frieder nickt und strahlt und kuschelt sich neben die Oma und greift nach einem Würstchen. Würstchen rutschen immer. Und dann picknicken sie lange und ausführlich. Unterm Regenschirm, im Straßenbahnwartehäuschen. Oma! Schreit der Frieder und zupft an Omas Rock. Oma, ich mag nicht immer Frieder sein. Ich mag mal Oma sein. Ja, lässt du mich gleich los, Bub. Jetzt sei froh, dass du ein Bub bist. Kinder haben's besser. Gar nicht. Omas haben's besser. Das ist doch klar. Der Frieder greift sich Omas Hut, den grauen, und Omas Tasche, die schwarze. Ja, bist du denn verrückt? Gib her. Die Oma will nach ihrem Hut greifen. Da klapst ihr der Frieder einfach auf die Finger, rückt den Hut gerade auf seinem Kopf und befiehlt: Marsch, ab mit dir ins Kinderzimmer. Ich bin jetzt die Oma und damit Schluss. Ja, wie redst denn du mit mir? Oma will nach ihrer Tasche greifen. Die zieht der Frieder aber schnell weg und er macht eine ganz tiefe Stimme. Ab mit dir ins Kinderzimmer, habe ich gesagt. Das spielt schön, aber ordentlich. Haben wir uns verstanden? Ich gehe in die Küche. Damit marschiert er würdevoll ab und lässt die verblüffte Oma stehen. Lausbub, verflixter. Oma schüttelt den Kopf. Dann verschwindet sie im Kinderzimmer und macht die Tür fest zu. Der Frieder steht in der Küche, Hut auf dem Kopf und Tasche in der Hand. Er schaut sich um. Dann legt er erstmal den Hut auf den Küchentisch und die Tasche daneben. So, nun ist er also in der Küche, als Oma. Was macht die Oma in der Küche? Sie wäscht ab. Aber abwaschen ist langweilig und überhaupt hat die Oma längst abgewaschen. Nichts steht rum. Blitzblank ist die Küche. Was macht sie denn noch? Sie kocht, ganz klar. Also muss er jetzt kochen. Am besten Reisbrei. Den mag er so gern. Zum Reisbrei braucht's Reis und Milch und Zimt und Zucker. Das weiß der Frieder längst. Der Reis steht im Küchenschrank. Frieder holt sich den Küchenhocker, steigt drauf, öffnet die Küchenschranktür. Und dann reißt er die Reistüte so heftig hervor, dass sie platzt und die Reiskörner auf dem Boden rieseln. Macht nichts. Das kann man ja zusammenfegen. Jetzt holt er mal den Zucker. Der Zuckertopf steht auch im Küchenschrank. Vorsichtig holt ihn der Frieder heraus und steigt vorsichtig vom Küchenhocker und will ihn vorsichtig auf den Küchentisch stellen. Da kippt der Zuckertopf beinahe von selber um und der Zucker rieselt in Omas Hut und in Omas Tasche. Blöd. Naja, dann holt er eben jetzt mal den Zimt. Aber den findet er nicht. Auch wenn er sämtliche Schüsseln, Teller und Töpfe aus dem Küchenschrank räumt, der Zimt bleibt verschwunden. Na gut, der Zimt kann warten. Jetzt erst mal die Milch. Frieder holt aus dem Küchenschrank die Milch, schüttet sie in einen Topf. Leider schwappt die Hälfte daneben. Macht nichts, kann man ja aufwischen. Nun muss die Milch auf den Herd. Frieder stellt also den Milchtopf auf den Herd. Nun muss aber ein Feuer darunter. Frieder sucht nach Zündhölzern, sucht und sucht und findet sie nicht. Zündhölzer braucht er aber, weil es sonst kein Feuer gibt. Und ohne Feuer kocht die Milch nicht, das ist klar. Oma! Oma, bring mir Zündhölzer! Aber schnell! Ja, bin ich denn dein Diener? Ich bin im Kinderzimmer und spiel schön, dass du es nur weißt. Der Frieder horcht auf. Was tut die Oma? Sie spielt schön? Das muss er sehen. Frieder saust aus der Küche und ins Kinderzimmer. Da sitzt die Oma und hat alle seine Spielsachen um sich herum gestreut. Die Rennautos liegen im Bett, die Legosteine alle, aber auch wirklich alle, halb unterm Bett, halb auf dem Tisch. Die Malsachen liegen auf dem Boden. Die Plüschtiere auf dem Stuhl und gerade ist die Oma dabei, die Schachtel mit den Bauklötzen auszuleeren. Sie steht auf und marschiert am Frieder vorbei in die Küche. Der Frieder staunt. Das Zimmer sieht vielleicht aus. So eine Unordnung, das hat er ja noch nie geschafft. Oma, mein Zimmer ist ja ein Schweinestall. Wie du mir, so ich dir. Meine Küche, die ist auch ein Schweinestall. Und überhaupt, Mit Zündhölzern sollst du nicht zündeln. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Und überhaupt, mit meinen Spielsachen sollst du nicht so rumschmeißen. Wie oft soll ich das noch sagen? Okay, ich hab halt schön gespielt. Omas als Frieda spielen halt so. Und ich hab halt schön gekocht. Friedas als Omas kochen halt so. Leider. Weißt was? Jetzt bin ich wieder die Oma und du bist wieder der Pup. Und ich räum auf in meiner Küche und du räumst auf in deinem Zimmer, ja? Und dann koche ich uns was. Einen Reisbrei, ja? Der Frieda nickt und der Frieda seufzt und dann fängt er an, die Bauklötze wieder einzusammeln und die Legosteine und die Plüschtiere und. Und eigentlich ist er jetzt doch lieber wieder der Frieda. Wenn er an die verschüttete Milch denkt und an den Zucker in Omas Hut. Die Oma seufzt und stöhnt und schnauft und wischt und fegt und räumt auf. Und endlich ist sie fertig. Der Frieda auch. Ja, und dann haben Oma und Frieda zusammen Reisbrei gekocht. Mit Zimt und Zucker. Die Oma hat den Zimt sofort gefunden, weil sie ja weiß, wo er steht. Ja, und dann haben Oma und Frieda zusammen gespielt. Mit den Legosteinen. Und sie haben ein sehr schönes, sehr großes Haus gebaut. Weil der Frieda ja weiß, wie sowas geht. Oma! Schreit der Frieda und zupft an Omas Rock. Oma, ich möchte so gerne Fußball spielen. Spiel mit mir. Ja, lässt du mich gleich los, Bub. Eine alte Frau ist doch kein D-Zug. Und ein Fußballspieler schon gar nicht, dass du es nur weißt. Ich muss jetzt bügeln. Und damit verschwindet sie in der Küche. Nie und nie spielst du mit mir, dumme Oma. Frieda mault nur leise, damit die Oma es nicht hört. Und dann zieht er ab ins Kinderzimmer. Wenn die Oma nicht will, dann will sie nicht. Das weiß er schon längst. Im Kinderzimmer greift der Frieda missmutig nach dem Fußball. Schön ist er. Groß und schwer und schwarz-weiß. Wie in echt. Missmutig lässt er ihn über den Boden kullern. Kickt ein bisschen dagegen, hebt ihn auf, lässt ihn wieder fallen. Blöd. Niemand spielt mit ihm und Fußball schon gar nicht, wo er doch gerade so Lust darauf hat. Zornig haut er auf den Ball, dass der hochspringt und geradewegs ins Bett hineinhüpft. Frieda schnappt ihn sich wieder, legt ihn sich vor den Fuß, den rechten, kickt und im Bogen saust der Ball gegen die Schranktür. Boing, das knallt. Frieda grinst. Spielt er eben alleine Fußball, wenn die Oma ja nicht will? Es geht gut ohne die Oma, prima sogar. Er schnappt sich wieder den Ball und kickt gleich nochmal. Wieder gegen die Schranktür. Das knallt diesmal noch ärger. Ja, bist du denn verrückt? Schluss jetzt! Da kann ja kein Mensch in Ruhe bügeln. Selber schuld, denkt der Frieda. Aber er sagt nichts, sondern kickt verbissen weiter. Diesmal ins Spielzeugregal. Volltreffer. Eine Schachtel mit Legosteinen prasselt zu Boden. Das lärmt. Herrlich. Was machst denn du da? Das Haus stürzt ja ein. Ich spiel bloß ein bisschen. Es ist nichts passiert. Ich bin zwar eine alte Frau, aber taub bin ich nicht. Spiel leiser. Haben wir uns verstanden? Grad nicht, denkt der Frieda und holt aus und schießt einen gewaltigen Schuss mitten in die Bauklötze hinein. Der Pappkarton kippt um und die Bauklötze poltern heraus. Tor, 1:0 für mich. Er packt den Ball und legt ihn wieder vor seinen Fuß und holt weit aus und zielt und... Frieda steht verdutzt und der Ball ist draußen und die Fensterscheibe ist kaputt. Das hat er nicht gewollt. So, jetzt reicht's. Nein. Doch. Beide beschauen mit großen Augen das gezackte Loch in der Fensterscheibe. Und dann heult der Frieda los und die Tränen hüpfen nur so über seine Backen. Oma, das habe ich nicht gewollt, Oma. Er dreht sich zur Oma und drückt seinen Kopf in ihre Schürze. Oma, mir tut es ja so leid. Mir auch. Was geschehen ist, ist geschehen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Oma, was machen wir denn jetzt? Die Scheibe soll wieder heil sein. Ja, was meinst denn du? Von selber wächst die nicht mehr zusammen, die Fensterscheibe. Da muss der Glaser her. Was für ein Umstand, was für ein Grausliger. Und bloß, weil du im Zimmer fußballerst. Wer macht denn auch sowas? Das möchte ich gerade mal wissen. Der Frieda sagt nichts, Der Frieder steht und heult und klammert sich an der Oma fest. Da packt sie ihn um die Schulter und schiebt ihn zur Tür. So, und jetzt gehen wir erst einmal den Ball holen. Und sie schiebt den heulenden Frieder die Treppe runter. Der Ball liegt im Vorgarten. Still, schwarz-weiß und friedlich. Und Scherben liegen auch da. Nicht viel, aber immerhin. Die Oma bückt sich und sammelt vorsichtig Scherben zusammen und legt sie auf ein Häufchen. Dass du mir die nicht anlangst, fehlt grad noch, dass du die schneidst. Frieder steht und schluchzt und langt nichts an. Die Oma hebt den Ball auf, guckt auf den Ball und guckt hoch zur zerbrochenen Fensterscheibe. Und gerade das Fenster habe ich morgen putzen wollen. Das brauchst du jetzt nicht mehr, Oma. Lausbub. Die Oma hat den Ball in der Hand. Nachdenklich schaut sie drauf. Na ja, wenn wir schon gerade unten sind. Sie legt den Ball vor sich hin, holt kräftig aus und kickt. Und der Ball fliegt dem Frieder an den Kopf. Au, aber Oma. Schieß zurück. Und 2 Wochen gibt's kein Eis. Strafe muss sein. Frieder schnieft und Frieder nickt. Und Frieder wischt sich die Tränen weg. Dann grinst er und schießt den Ball zurück. Die Oma fängt ihn geschickt auf und kickt zurück. Und Frieder schmeißt sich den Ball entgegen und hält ihn. Das wäre ein Tor gewesen. So, Platz da, jetzt klappt's. Und ja! Wieder holt die Oma mächtig aus und kickt. Und diesmal saust der Ball ins Tulpenbeet. In das, was friedlich rot und gerade im Vorgarten gepflanzt ist. Aber Oma! Der Frieder springt rasch zum Tulpenbeet und holt den Ball. 3 Tulpen sind umgeknickt. Abgebrochen sind sie zum Glück nicht. Wenn man hier auch nicht ordentlich spielen kann. Nirgends ist Platz. Der Frieder nickt und schaut hoch zum zerbrochenen Fenster. Da nimmt ihn die Oma an die Hand. Jetzt gehen wir in den Park. Gell? Zum Fußballern. Und Ball, Frieder und Oma ziehen in den Park. Und dort spielen sie, bis sie müde werden. Oma und Frieder. Der Ball nicht. Aber die meisten Tore, die hat die Oma geschossen. Schreit der Frieder und zupft an Omas Rock. Oma, ich will schreiben lernen. Jetzt gleich. Ja, lässt du mich gleich los, Bub. Stör mich nicht, ich back grad einen Kuchen. Prima, dann will ich helfen. Und er langt schon in die Teigschüssel. Ja, was? Naschen willst du sonst nix, ich kenn dich doch. Raus aus meiner Küche, Naschbub. Bäh, dann will ich schreiben lernen. Oma, zeig's mir. Na gut, damit du aus meiner Küche rauskommst. Bring heute Papier und einen Stift. Frieder saust ab ins Kinderzimmer und sucht nach Papier und Stift. Das heißt, er sucht nicht, er schaut sich flüchtig um und schon schreit er los. Ich kann es nicht finden, Oma. Du musst es bringen. Ja, bin ich denn dein Diener? Willst du schreiben oder ich? Such halt richtig. Alles muss man selber machen. Und er sucht richtig und findet auch. Einen schönen großen Bogen Papier. Da ist noch nichts drauf. Bloß ein Schmutzfleck. Der stört nicht. Und einen Bleistift findet er auch. Einen blauen. Damit saust er wieder in die Küche und hält alles der Oma hin. Die wischt die Mehlfinger an der Schürze ab, seufzt tief auf, nimmt Papier und Bleistift, legt das Papier auf den Küchentisch neben die Teigschüssel. Und dann schreibt sie ganz groß Oma drauf, mit dem blauen Bleistift. Das sieht schön aus. Frieder schaut gespannt zu. Was steht da? Oma. So, und das schreibst du jetzt. Aber im Kinderzimmer. Und ordentlich. Haben wir uns verstanden? Ja klar, ruft der Frieder, packt das Papier und den Stift und verschwindet im Kinderzimmer. Dort setzt er sich auf den Boden, legt das Papier vor sich hin und betrachtet die Buchstaben. Lange. Und dann fängt er an. Mit dem O. Das sieht aus wie ein Ei. Das geht ganz leicht, denkt er. Er setzt den Stift aufs Papier und kreiselt einmal rundum. So. Aber sein O sieht ganz anders aus als das von der Oma. Seins ist so rund, das von der Oma nämlich nicht. Und Frieder probiert nochmal. Diesmal nicht so rund, mehr so ein bisschen spitziger. Er drückt fest mit dem Stift auf und zack ist ein Loch im Papier. Na gut, denkt der Frieder und schnauft auf. Das ist halt schwer. Ich probiere mal das nächste. Das nächste ist das M. Frieder schaut es lange an. Das geht doch leicht. Er kneift die Zunge zwischen die Lippen und malt los. Strich auf, Strich ab. Strich wieder auf, Strich wieder ab. So. Aber wie sieht das denn aus? Wie das M von der Oma nicht. Mehr so wie ein Gekrakel. Das M von der Oma ist glatt und gerade und seines, das ist so wackelig. Blöd. Frieder ist sehr unzufrieden. So schwer ist das. Das hätte er nicht gedacht. Vielleicht geht's besser mit dem A. Bestimmt. Das sieht super leicht aus. Das kann ja schon ein Baby. Und Frieder fängt an. Strich schräg auf, Strich schräg wieder ab. Und jetzt noch ein klitzekleiner Strich dazwischen. Aber der klitzekleine Strich, der geht daneben. Der sitzt plötzlich ganz woanders. Der Frieder weiß auch nicht, wie das kommt. Und er probiert nochmal. Klitzekleiner Strich dazwischen. Und dann bricht der Bleistift ab. Wütend schmeißt der Frieder den Stift in die Ecke und betrachtet sein Gekrakel. Beim A hätte es beinahe geklappt, aber bloß beinahe. Schreiben kann er nicht. Schreiben ist schwer. Mist! Hast du mich gerufen, Bub? Oma, ich kann und kann nicht schreiben und der Bleistift ist auch kaputt und im Papier ist ein Loch und ich... Und schrei nicht rum, ich bin eine Taub. Jetzt komm lieber her, ich hab was für dich. Frieder horcht auf, wischt die Wuttränen weg und rennt in die Küche. Da steht die Oma am Küchentisch und vor ihr liegen drei riesengroße Buchstaben. Ein O, ein M und ein A. Ganz aus Kuchenteig. Das sieht der Frieder auf einen Blick. Mensch, Oma! Jetzt machst du das selber. Erst ein O, aber ein schönes. Sie drückt ihm einen Teigbatzen in die Hand. Frieder grinst und knetet und rollt den Teig zu einer langen Wurst. Und dann formt er ein wunderschönes O. Ganz leicht geht das. Super leicht. Er greift nach einem neuen Teigbatzen und knetet und rollt und formt und kriegt ein richtiges M hin. Genauso, wie es auf dem Papier steht. Das M von der Oma, nicht seins. Und dann das A. Das ist überhaupt am allerleichtesten. Zwei lange Teigwürste und dazwischen eine kleine Teigwurst. Und fertig ist das A. Frieder strahlt. Die Oma auch. Sie schnappt sich auch Teigbatzen und rollt und formt und knetet und schließlich haben sie ein ganzes Blech voller Kuchenbuchstaben. Lauter O's und M's und A's zum Essen. Das ist das Schönste. Gemeinsam schieben Oma und Frieder das Blech mit den Kuchenbuchstaben in den Herd. Aufgeregt hockt sich der Frieder davor und wartet, dass der Herd die Buchstaben backt. Er muss ziemlich lange warten. Ja, mei, gut Ding will Weile haben. Die Oma wartet auch. Aber nicht auf dem Boden, sondern auf dem Küchenstuhl. Endlich sind sie fertig, die Kuchenbuchstaben. Aufgeregt schaut der Frieder zu, wie die Oma das Blech aus dem Herd zieht. Und siehe da, die Kuchenbuchstaben sind noch schöner geworden. Viel größer sind sie und knusprig braun. Frieder schnappt sich ein Knusper-O und verbrennt sich die Finger. Au! Jetzt wart halt, Bub Ungeduld! Oma legt vorsichtig alle knusprigen Buchstaben auf den Küchentisch. In der richtigen Reihenfolge. Erst ein O, dann ein M, dann ein A. Und fünfmal hintereinander. Fünfmal Oma. Frieder kann es deutlich lesen. Lesen ist leicht. Frieder freut sich. Und die Oma auch. Und dann stehen beide, Oma und Frieder, andächtig vor dem Küchentisch und warten. Weil man frisch gebackene Omas nicht gleich essen kann. Weil man nämlich sonst Bauchweh kriegt. Oma! Schreit der Frieder und zupft an Omas Rock. Oma, ich mag noch nicht schlafen. erzähl mir was, was Gruseliges. Ja, lässt du mich gleich los, Bub. Der Tag war lang genug. Jetzt ist er Ruhe. Augen zu und Schluss. Ich will jetzt keinen Mucks mehr hören. Aber Oma, wenn ich doch nicht müde bin. Oma, was Gruseliges. Ich hab Gespenster doch so gern. Und ich hab schlafende Kinder so gern. Jetzt schlaf schön und gute Nacht. Und morgen ist auch ein Tag. Die Oma deckt den Frieder zu, gibt ihm einen Schmatz auf die Backe und geht raus. Dann ist sie draußen und Frieder liegt im dämmerigen Zimmer und ärgert sich. Schlafen. Wenn er doch überhaupt nicht müde ist. Kein bisschen. Seine Augen sind noch ganz wach. Immer schlafen, wo er sich doch viel lieber gruseln möchte. So wie auf der Geisterbahn auf dem Rummelplatz. Da ist es auch dämmerig und dann scheppert es unheimlich und dann klappern Gerippe und es gespenstern Gespenster und von überall her macht es und es wird einem so schön eiskalt und schwummrig. Aber man muss sich nicht in echt fürchten, weil es doch gar keine echten Geister gibt, bloß ausgedachte und solche, die nachgemacht sind und aussehen wie echt. Wenn jetzt hier in meinem Zimmer ein echtes Gespenst wäre, denkt der Frieder, dann täte ich das einfach niederboxen. Faust in den Gespensterbauch und Schluss. Oder aber ich ziehe mir die Tischdecke über den Kopf, die aus der Küche, und dann bin ich das kleine Gespenst und erschrecke das große Gespenst. Ich trete ihm auf die Füße und heule dabei ganz laut. Das kann ich gut. Und er probiert es auch gleich aus. Huhuhuhu! Huhuhuhu! Bub, ist dir was passiert? Nein, Oma! Ich übe bloß, weil ich doch das kleine Gespenst bin. Und ich bin gleich das große Gespenst und hau dir den Popo voll. Geschlafen wird, und zwar sofort. Nichts mehr will ich hören. Kinder haut man nicht. Ich muss doch üben. Wenn ein Gespenst kommt, muss ich doch gespenstern können. Unter der Bettdecke leise für sich, damit's die Oma nicht hört, übt er. Uhuhuhu. Es geht schon ganz gut. Es klingt richtig schaurig dumpf. Huhuhuhu. Und Frieder freut sich und Frieder übt. Doch plötzlich hört er auf. Mitten im schönsten Huhuhuhu. Er hat was gehört. Da ist ein Geräusch. Da knarrt eine Tür. Ganz leise. Und da... Huhuhuhu. Und jetzt lauter. Huhuhuhu. Und jetzt noch lauter. Und jetzt heult es ganz hoch. Huhu! Hui! Hui! Huhu! Vor Schreck bleibt der Frieder starr unter der Bettdecke liegen. Ein Gespenst. Es ist ein Gespenst gekommen. In echt. Dem Frieder wird's eiskalt und er fängt an zu zittern. Das Gespenst jault weiter, ganz nahe an seinem Bett. Frieder kann es deutlich hören. Was soll er denn jetzt machen? Niederboxen? Er traut sich nicht. Selber gespenstern und das Gespenst erschrecken? Aber er hat ja die Tischdecke nicht hier. Die liegt ja in der Küche, auf dem Küchentisch. Und ohne Tischdecke kann er nicht gespenstern, das ist doch klar. Die Oma rufen. Aber unter der Bettdecke kann sie ihn ja nicht hören. Und wenn er den Kopf rausstreckt, dann überfällt ihn das Gespenst und beißt oder tut sonst fürchterliche Dinge. Da ist der Frieder ganz sicher. Am besten, er macht gar nichts. Er bleibt einfach unter der Bettdecke, dann denkt das Gespenst, er schläft und dann geht es weg. Hoffentlich. Frieder kneift die Augen fest zu, zittert und horcht und wartet. Er hört nichts mehr. Frieder zieht die Bettdecke noch ein bisschen fester über sich und wartet noch länger und horcht. Er hört wirklich nichts mehr. Das Gespenst ist weg, oder? Vorsichtig, ganz vorsichtig zieht er die Bettdecke von seinem Gesicht und schaut auch ganz vorsichtig mit einem Auge raus. Na ja, der Bub schläft, Gott sei Dank. Mensch, Oma, hier war ein Gespenst. Ja, da schau her. Bestimmt, Oma, ich hab's genau gehört. Na sowas. Und ich denk, du hast Gespenster so gern? Die Oma bückt sich und hebt vom Boden ein großes Leintuch auf und wedelt damit dem Frieder vor der Nase und dazu jault sie in den höchsten Tönen. Huhui, huhui, huhui. Mensch, Oma, hast du mich aber erschreckt. Kinder darf man nicht erschrecken. Na, warte. Mit einem Hops ist Frieda aus dem Bett, saust in die Küche, packt die Tischdecke, zieht sie vom Tisch, zieht sie über seinen Kopf und stürzt zurück ins Kinderzimmer. Juhu, ich bin das kleine Gespenst. Die Oma kreischt auf und fährt zurück. Das kleine Gespenst ihr nach. Und da packt sie das Leintuch, zieht es über und jault und kreischt noch lauter und unheimlicher als vorhin. Aber Frieda ist auch nicht schlecht. Er gespenstert in wilden Sätzen auf sie los. Die Oma gespenstert dagegen. Und so gespenstern sie eine ganze Weile in den schaurigsten Tönen. Bis sich der Oma das Leintuch um die Füße wickelt und sie platsch auf Friedas Bett fällt. Da ist das kleine Gespenst mit einem Sprung auf ihr drauf und das große Gespenst ist bezwungen. Dann muss der Frieda schlafen, weil es spät ist und die Oma keine Luft mehr kriegt. Und dann liegt der Frieda endlich im Bett. Die Bettdecke fest um sich herum gestopft. Aber morgen gespenstern wir wieder, ja, Oma? Oh, schauen wir mal. Eine alte Frau ist doch kein D-Zug. Weißt was, vielleicht lese ich dir doch lieber was vor. Was Gruseliges. Und Frieda nickt und strahlt und schläft dann endlich ein. Der Frieda und zupft an Omas Rock. Oma, ich mag ein neues Hemd haben mit einer Mickey-Maus drauf. Ja, lässt du mich gleich los, Bub? Du hast so nette Hemden, rot und blau und grün. Ist das nix? Die sind ja so langweilig, da ist ja nix drauf. Ja, bloß Dreck, du Dreckspatz. Die Oma greift nach ihrer Tasche, der schwarzen, und ihrem Geldbeutel, dem braunen, und ihrem Hut, dem grauen. Denn ohne Hut geht die Oma nicht aus. Nie. So, ich gehe jetzt einkaufen. Und du bist brav, gell? Ich will nichts hören. Damit marschiert sie zur Tür hinaus. Frieda geht in sein Kinderzimmer. Und da holt er alle seine Hemden aus dem Kinderzimmerschrank, legt sie auf den Boden und schaut sie lange an. Rot, blau und grün. Langweilig. Bloß halt rot, blau und grün und nichts sonst. Frieda seufzt auf. Wo doch Hemden mit was drauf viel lustiger sind, das weiß doch jeder. Und plötzlich hat er eine Idee. Wenn nichts drauf ist, kann man ja was drauf malen. Er kann was drauf malen. Eine Mickey Maus. Prima Idee. Und er weiß auch schon wie. Mit Wasserfarben. Wasserfarben hat er genug. Frieda holt den Farbkasten her, die dicken Pinsel und ein Glas Wasser, setzt sich auf den Boden und fängt an. Mit dem blauen Hemd. Nur wie eine Mickey-Maus genau aussieht, das weiß er nicht. Frieda denkt lange nach. Lustig sieht sie aus, das weiß er. Und runde große Ohren hat sie und gelbe Schuhe, das weiß er auch. Ich fange mit den Schuhen an, denkt der Frieda und taucht den Pinsel ein, rührt im gelben Farbnapf einen dicken Brei und malt zwei dicke gelbe Kleckse auf das blaue Hemd. Mittendrauf. So. Und jetzt? Jetzt müssen die Beine gemalt werden. Frieda wählt Rot. Rot hat er gerne. Er malt zwei lange rote Striche an die gelben Kleckse dran und weil er gerade dabei ist, malt er noch einen super dicken roten Klecks. Das soll der Bauch sein. Das geht gut. Aber der Kopf wird schwarz, beschließt der Frieda. Er mischt und rührt im Wasserglas herum. Das Farbspülwasser ist schon ganz grau und der Pinsel ist eigentlich viel zu dünn. Die anderen auch. Frieda nimmt einfach die Finger und malt. Und der Schweiß steht ihm auf der Stirn. Eigentlich, so richtig wie eine Mickey-Maus, sieht das aber nicht aus, das, was er da aufs blaue Hemd geschmiert hat. Na egal, vielleicht geht es auf dem roten Hemd besser. Frieda fängt wieder mit den dicken gelben Schuhen an. Diesmal macht er es gleich mit den Fingern. Und weil er es so eilig hat, verläuft die Farbe und die gelben Schuhe der Mickey Maus sind bloß noch ein dicker, wässriger Fleck. Schuhe malen muss er noch üben. Und so lässt er das rote Hemd erstmal liegen und beginnt mit dem grünen. Da geht's viel besser. Frieda freut sich. Es wäre auch weiter sehr gut gegangen, wenn ihm nicht aus Versehen das Wasserglas umgekippt wäre. Das schmutzig-graue Farbspülwasser ergießt sich auf alle Hemden und sofort verlaufen die Farben und jetzt sieht alles überhaupt nicht mehr schön aus. Und wie Mickey Maus schon gar nicht. Mensch! Ja, Bub, was machst du denn da? Die Oma steht in der Tür. Ich meine Mickey Mäuse, Oma. Vorher war es schöner. Oma schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und starrt auf die nassen, schmutzigen Hemden. Dann packt sie die Hemden mit der einen Hand und den Frieda mit der anderen und schleppt alles, Hemden und Frieda, ins Badezimmer. So ein Schmutzbub, so ein Lausiger. Ich hab doch bloß was Schönes malen wollen. Die Oma wirft mit Schwung die Hemden in die Badewanne. Ich bin zwar eine alte Frau, aber blind bin ich nicht. Ruiniert er doch seine schönen Hemden. Was sowas. Sie lässt einen dicken Wasserstrahl auf die Hemden in der Badewanne prasseln. Nur gut, dass ich ein neues Hemd mitgebracht habe. Nur gut. Arme hoch. Sie zieht dem Frieda den Pullover über den Kopf. Er hat nämlich auch Farbe abgekriegt und nicht zu knapp. Frieda heult und hält die Arme hoch und die Augen zu. Und die Oma streift ihm ein frisches Hemd über. Und jetzt komm in die Küche, Dreckfink. Abendessen. Der Frieda schleicht hinter der Oma her. Aber als er am Spiegel im Flur vorbeikommt, da bleibt er stehen. Wie angenagelt. Und er schaut mit großen Augen. Was hat er denn da an? Was ist das denn für ein Hemd, das ihm die Oma da angezogen hat? Ein weißes ist es. Mit einer Mickey-Maus drauf. Riesengroß. Vom Bauch bis zum Hals eine Mickey-Maus mit dicken gelben Schuhen und einem roten Höschen und großen runden Ohren. Wie in echt. Mensch, Oma! Oma, jetzt habe ich ja doch eine Mickey-Maus. Ich auch. Die Oma dreht sich zu ihm um und lacht übers ganze Gesicht und Frieda sieht mit einem Blick, auf Omas Schürze ist auch eine Mickey-Maus. Riesengroß, von Omas Busen bis zu Omas Bauch. Es war ein Sonderangebot. Und jetzt komm essen, Schmierfratz du. Und dann sitzen Oma und Frieda beim Abendessen. Nudeln gibt's. Und sie bestaunen gegenseitig ihre Mickey-Mäuse. Und dann hilft der Frieda der Oma im Badezimmer. Sie waschen gemeinsam das rote und das blaue und das grüne Hemd sauber. Die werden wirklich wieder wie neu. Mindestens beinahe. Oma! Schreit der Frieda und zupft an Omas Rock. Oma, mach schneller! Der Zirkus fängt gleich an. Wir wollen doch in den Zirkus gehen. Ja, lässt du mich gleich los, Bub. Die Oma greift nach ihrer Handtasche, der schwarzen, und ihrem Geldbeutel, dem braunen, und ihrem Hut, dem grauen. Denn ohne Hut geht die Oma nie aus. Nie. Und du benimmst dich, wie es sich gehört. Sonst gehen wir gar nicht. Haben wir uns verstanden? Eine alte Frau ist doch kein D-Zug. Sie nimmt den Frieda an die Hand. Aber dann geht sie doch sehr schnell und Frieda geht noch schneller, weil er sich so auf den Zirkus freut. Die Oma freut sich auch, genau wie der Frieda. Und endlich sind sie da. Zirkus ist toll, immer. Frieda und Oma sitzen sogar in der ersten Reihe, ganz nahe an der Manege. Weil sonst sehe ich ja nichts, sagt die Oma. Und dem Frieda ist das recht. Sehr sogar. Jetzt kann er nicht nur alles ganz genau sehen, er kann auch alles ganz genau riechen und hören. Die Tiere und der Manegenstaub und die Kapelle, die spielt laut und schön und beinahe andauernd. Und ein Eis kriegt er auch. Das hat die Oma ihm versprochen. Eis gehört zum Zirkus, hat sie gemeint. Und auch das ist dem Frieda recht. Endlich gehen die Lichter im Zelt aus und in der Manege an. Und toll wird's. Alles. Frieda hat rote Backen und strahlt. Bei den Clowns muss er so lachen, dass er einen Schluck aufkriegt. Und die Oma lacht so sehr, dass ihr der graue Hut auf den Schoß fällt. Bei den Luftakrobaten staunt er. Und die Oma macht huch, wenn sie in der Luft Purzelbäume schlagen. Und als die Tiger kommen, greift der Frieda nach Omas Hand. Sicher ist sicher, wo sich doch die Oma vor wilden Tieren so fürchtet. Und in den Pausen, da spielt die Kapelle. Und dann kommt wieder eine neue Nummer. Und die ist noch besser und spannender als die letzte. Und Zirkus ist wunderschön. Rundum. Das findet auch die Oma. Pass auf, Bub. Gleich kommt der Zauberer. Auf den Zauberer hat sich die Oma nämlich am meisten gefreut. Zaubern, das hat sie gerne. Wo bloß der Eismann bleibt, wo doch gleich der Zauberer kommt. Da spielt die Kapelle einen heftigen Tusch und der Zauberer kommt mit wehendem rotem Mantel in die Manege gelaufen, verbeugt sich und fängt an zu zaubern. Dem Frieder bleibt der Mund offen stehen. Was der alles kann! Der Zauberer verbeugt sich tief und zieht seinen Zylinder und echte lebendige Hasen hüpfen über seine Schulter. Sowas? Er greift in die Hosentasche und zieht einen riesigen bunten Blumenstrauß hervor, aber auch gleich einen ganz riesigen. Und dann steckt er eine Frau im Badeanzug, die er sich mitgebracht hat, in einen Kasten und, Frieder hält die Luft an, fängt an zu sägen mit einer echten Säge. Er sägt die Frau im Kasten mitten durch und die tut keinen Mucks. Die Kapelle spielt wieder einen heftigen Tusch und da steigt die Frau wieder aus dem zersägten Kasten raus. Heil und unzersägt. Frieder staunt. Da steht die Oma neben ihm auf und winkt mit beiden Armen. Ah, da ist ja der Eismann. Heda, hallo, her zu mir. Aber nicht der Eismann kommt, sondern der Zauberer. Zur Oma. Mit einem Sprung ist er bei ihr, fasst sie an der Hand und zieht die verblüffte Oma in die Manege und lächelt und verbeugt sich. Und Frieder sitzt alleine da. Was will denn der Zauberer mit seiner Oma? Frieder hält den Atem an. Er will schreien, aber er kriegt keinen Ton raus. Wenn nun der Zauberer seine Oma zersägt, ihm wird heiß und kalt. Die Oma steht in der Manege und reißt die Augen auf und ehe sie was sagen kann, klatscht ihr der Zauberer seinen Zylinder auf den Kopf und zieht ihn wieder weg. Und auf Omas Kopf sitzt eine weiße Taube. In echt und ganz lebendig. Sie flattert hoch und die Oma kreischt und fährt sich in die Haare und das Publikum lacht und klatscht und der Zauberer verbeugt sich und schüttelt der Oma die Hand. Da hat sie eine Rose in der Hand. Eine echte. Sie strahlt und winkt zum Frieder. Bub, Frieder, her zu mir! Blitzgeschwind steigt der Frieder über die Brüstung und stellt sich neben sie und fasst ihre Hand. Sicher ist sicher. Nicht sägen, sagt er zum Zauberer. Und er sagt es ganz laut und macht eine tiefe Verbeugung. Der Zauberer lacht und das Publikum lacht auch und die Kapelle spielt einen Tusch und die Oma wird ganz rot. Sie hält die Rose vors Gesicht und strahlt und nickt selig nach allen Seiten. Und dann gehen sie wieder auf ihre Plätze, die Oma und der Frieder. Gerade will sich der Frieder erleichtert setzen, da springt der Zauberer auf ihn zu, greift in Frieders Hosentasche und zieht einen knallgelben riesigen Lutschbonbon hervor. Der war vorher nicht drin in der Hosentasche, das weiß der Frieder ganz genau. Verblüfft starrt der Frieder auf den Lutschbonbon und auf den Zauberer. Der lacht wieder und winkt und springt zurück in die Manege. Den Lutschbonbon hat er nicht mitgenommen. Vorsichtig leckt der Frieder dran. Es ist ein echter und er schmeckt herrlich. Frieder grinst und schleckt und die Oma riecht an ihrer Rose und beide, Oma und Frieder, haben glänzende Augen. Zirkus ist herrlich, keine Frage. Aber am herrlichsten ist der Zauberer. Da sind sie sich einig. Oma und Frieder. Der Eismann ist dann doch noch gekommen, aber da hat die Oma nicht mehr gewollt. Zu spät, hat sie gemeint und mit der Rose gewunken. Und Frieder hat genickt und immer noch am knallgelben Lutschbonbon geschleckt, weil das wirklich ein riesengroßer Lutschbonbon ist. Zauberhaft groß und zauberhaft lecker. Da kann so ein ganz normales Eis gar nicht mit. Aber auch schon überhaupt nicht. Oma! Schreit der Frieder und zupft an Omas Rock. Oma, wach auf! Du hast doch jetzt Geburtstag! Ja, sag einmal. Lässt du mich gleich los, Bub? Weißt du denn, wie spät es ist? Oh, gerade 5 Uhr in der Früh. Na, na. Da hat kein Mensch Geburtstag. Sie dreht sich im Bett auf die andere Seite, macht die Augen wieder zu, zieht die Bettdecke über die Ohren und schnarcht los. Frieda steht enttäuscht da. Die Oma schläft. Einfach so. Wo sie aber doch Geburtstag hat. Geburtstage muss man feiern, das hat sie ja selber gesagt gestern. Und jetzt liegt sie da und schnarcht an ihrem Geburtstag. Sowas? Frieda seufzt tief auf und schleicht leise wieder in sein Zimmer. Da setzt er sich aufs Bett. Er kann nicht mehr schlafen. Er nicht. Aber die Oma. Blöd. Frieda muss wieder seufzen. Und dann hat er eine prima Idee. Er muss einfach was machen, damit die Oma aufwacht und feiert. Krach muss er machen. Davon wacht die Oma immer auf. Aber dann ärgert sie sich auch. Am Geburtstag darf sie sich aber nicht ärgern. Frieda überlegt. Und es fällt ihm ein, singen muss er, schön laut. Singen ist kein Krach. Er singt ein Geburtstagslied. Ein Oma-Geburtstagslied. Da wird sie sich aber freuen. Frieda denkt nach. Frieda denkt lange nach. Und dann hat er's. Es geht ganz einfach. Es geht sogar super leicht. Frieda hüpft auf dem Bett auf und ab. Es ist ihm nämlich noch was eingefallen. Noch eine Geburtstagsüberraschung. Eine schöne. Beinahe so schön wie das Lied ist sie, aber noch schöner. Frieda kichert vor sich hin. Leise, leise schlüpft er in die Küche und nach einer Weile schlüpft er leise, leise wieder aus der Küche. Er saust in Omas Zimmer, reißt der Oma die Bettdecke weg und schreit: Oma, jetzt ist aber endlich Geburtstag. Steh auf, schnell. Ja. Du darfst dir auch was wünschen. Dann wünsche ich mir noch 2 Stunden Schlaf. Und dann feiern wir. Ja, Bub? Nein, jetzt! Jetzt will ich feiern, weil ich doch Überraschungen hab. Für dich. Er zieht das Kopfkissen unter Omas Kopf weg. Ich hab dir doch ein Lied gemacht, Oma. Ein Oma-Geburtstagslied. Frieda hält in der einen Hand Omas Bettdecke und in der anderen Omas Kopfkissen und singt in den höchsten Tönen. Alle meine Omas schwimmen im Café, schwimmen im Café. Weil sie haben Geburtstag und das tut nicht weh. Weil das so schön klingt, singt er gleich noch einmal und noch einmal. Und die Oma sitzt steil im Bett und hält sich die Ohren zu. Mit einem Satz springt der Frieda auf sie drauf und knallt ihr einen Schmatz auf die Backe. Mua. Ich gratuliere auch schön. Soll ich noch mal singen? Ja. Aber später. Dann musst du jetzt aufstehen. Ich hab doch noch eine Überraschung für dich. Oh, noch eine. Oh. Die Oma seufzt und steigt aus dem Bett und tappt im Nachthemd hinter dem Frieda her in die Küche. Da bleibt sie stehen und reibt sich die Augen. Da staunst du aber, gell? Die Oma staunt wirklich. Der Frieda hat den Frühstückstisch gedeckt. Alles steht da, ganz ordentlich auf dem Tisch. Müsli, Knäckebrot, Honig, Marmelade, Teller, Tassen, Löffel, Messer. Sogar Omas Kaffeekanne steht da. Aber Kaffee ist noch keiner drin. Ja, Bub, das hast du alles alleine gemacht. Ja klar, das kann ich schon lange. Bloß den Kaffee musst du selber kochen, weil ich doch nicht zündeln darf. Ja so, das ist brav. Die Oma tappt zum Herd und Frieda rennt hinterher und zupft an ihrem Nachthemd. Du, Oma, ich hab noch eine Überraschung. Ich bin heute dein Diener, den ganzen Geburtstag lang. Du brauchst bloß rufen und dann bring ich dir alles. Freust du dich? Dann macht er eine tiefe Verbeugung, beinahe bis zum Boden. Die Oma grinst und setzt den Wasserkessel auf. Ja, und wie? Einen Diener hab ich mir schon immer gewünscht. Ich dank auch schön. Frieda strahlt und verbeugt sich nochmal tief. Und dann sitzen Oma und Frieda um 6:30 in der Früh da und frühstücken. Diener Frieda rührt der Oma den Kaffee um. Diener Frieda füttert die Oma mit Müsli. Diener Frieda streicht der Oma Honig aufs Knäckebrot. Und weil sie heute Oma-Geburtstagskind ist, kleckst er auch noch Marmelade drauf. Und nur ganz wenig geht daneben. Oma Geburtstagskind strahlt und kaut und gähnt und gibt dem Diener Frieda einen klebrigen Honigmarmeladenschmatz. Und dann darf Oma Geburtstagskind noch mal 2 Stunden schlafen. Diener Frieda deckt sie gut zu, hockt sich mucksmäuschenstill vor ihr Bett und bewacht den Oma-Geburtstagsschlaf. Nur ab und zu singt er leise, wirklich leise, das Oma-Geburtstagslied. Nach einer Weile singt die Oma mit, auch ganz leise, und dann schläft sie wieder ein bisschen, und dann singt sie wieder ein bisschen, und dann steht sie endlich auf. Diener Frieda reißt die Tür weit auf und im Badezimmer drückt er ihr eine extra große Portion Zahnpasta auf die Zahnbürste. Während sich die Oma wäscht und gurgelt, stellt ihr Diener Frieda die Hausschlappen vor die Badezimmertür und holt auch noch ihre Schürze aus der Küche. Dann kommt die Oma und dann frühstücken sie noch einmal von vorne, weil jetzt richtige Frühstückszeit ist. Und dann gießt die Oma dem Frieda Milch ein. So einen Geburtstag könnte ich immer brauchen. Und dann schläft Diener Frieda auf dem Küchenstuhl ein bisschen ein, weil der Oma-Geburtstag so früh angefangen hat. Das war Oma sagt Frieda von Gudrun Mebs, die für ihre Bücher und Hörspiele unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet worden ist. Die Regie hatten Oliver Fersch und Thomas Krüger.